Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 27, 2013. Blocker haben Probleme. Ach, die Woche, wie immer, ein Hin und Her mit Themen, die ich eventuell nehmen könnte. Ja, schön wär's. Auch diese Woche dominiert natürlich der Schneemann, ja. Und nein, werde ich jetzt heute mal nicht großartig drüber sprechen. Thema reißt es vielleicht nochmal kurz an. Aber ich habe ehrlich gesagt die Schnauze voll von dem Thema. Ja, sowieso alles sehr dubios, was da zu sehen ist. Die Reaktionen der Politiker bringen mich eher auf die Palme. Deswegen habe ich mal probiert, das zu ignorieren, was gar nicht so einfach war. Und bin jetzt bei meinen Blogs mal durchgegangen, ja, und habe dann festgestellt, gut, das habe ich eigentlich schon vor 2 Wochen festgestellt, habe aber durch das Ganze eben keine Zeit bekommen, das mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Und zwar bei Blogger.com, also dem Blogdienst von Google, da gibt's offenbar Probleme mit den Dynamic Views. Ich habe es, glaube ich, schon mal kurz angesprochen, ja. Und zwar war das eine Zeit lang so, dass die Dynamic Views bei mir im Chrome, ja, und auch im Firefox überhaupt nicht angezeigt wurden richtig. Ja, das heißt, der Hintergrund hat gefehlt, die Kommentare waren weg. Übrigens handelt es dabei um Google Plus Kommentar, waren weg, und rechts die Seitenleiste war weg, bis auf einen Punkt, meistens entweder About Me oder Subscribe. Alles andere war weg, obwohl dies eingestellt war. Bei Firefox habe ich die überhaupt nicht zum Anzeigen bringen können. Ja, bei Chrome, nachdem ich einmal Shift Reload gedrückt habe, hat es dann wieder angezeigt. Ja, und dann war es wieder weg, sobald ich auf Reload gedrückt hatte. Und dann konnte ich es auch nicht mehr dazu bewegen. Auch nicht mit Shift Reload. Bei Firefox ging es gar nicht. Dann hat sich das ein bisschen entschärft. Ja, dann ging es auf einmal im Chrome. Ja, also mit Chrome habe ich jetzt eigentlich so keine Probleme mehr. Im Firefox hingegen schon, der zeigt sporadischerweise, meistens beim ersten Aufruf der Seite, auch hier kein, also dieses Dynamic View Theme überhaupt gar nicht richtig an. Ja, aber wenn ich dann auf Reload drücke, dann, also auf Seite neu laden, dann wird es korrekt angezeigt. Vermeintlich korrekt. Seitenleistenelemente fehlen immer noch. Und die kann ich auch nicht dazu bewegen, angezeigt zu werden. Also, ein Riesenmist, auf Deutsch gesagt. Ja, Kacke. Das hat mich sehr, sehr geärgert. Ich habe eigentlich die Dynamic Views als ganz gut empfunden. Das sieht optisch sehr gut aus. Es sieht modern aus. Und es ist für viele Arten von Blogs eigentlich die perfekte Darstellung, da man prinzipiell die Schlagzeilen, also viel mehr Schlagzeilen sehen kann, ja, und 1-2 Artikel etwas größer und so weiter. Also die Abstufungen sind da je nach Thema, was man da wählt bei den Dynamic Views, ja, da gibt es verschiedene, ist es dann eben anders, ja, und das war natürlich für meine Blogs optimal. Nur nach dem Ärger, dass das so nicht richtig funktioniert hat, bin ich auch mal hingegangen und habe hier mit verschiedenen Script-Bloggern und Analyse-Tools gearbeitet und habe dann gesehen, dass es erschreckenderweise in meinen Blogs so ist, also das zählt hier jetzt nicht für die Rios Wochensicht und für den Uncast, weil da habe ich noch nie Dynamic Views benutzt. Aber bei den Dynamic View Blogs, da muss ich sagen, ich war schockiert. Also Benutzer, die zum Beispiel das NoScript benutzen, die sehen gleich überhaupt nichts. Ja. Auch Benutzer von Disconnect, das ist ein Plugin für Firefox, werden da gewarnt, ja. Ich meine, das kann ich nicht ganz verhindern bei Blogger.com, aber die Anzahl der Warnungen bei den Dynamic Views ist also frappierend, und das geht nicht. Ja, also das mag zwar hier funktionieren, wie man aber sieht, auch nicht in jeden Browsern, auch nicht immer. Also es ist schon ziemlich, ziemlich übel. und da muss man dann sagen, das kann ich nicht mehr länger machen. Ich muss also wieder die Blogs umstellen auf ein herkömmliches Theme. Ich versuche etwas zu nehmen, wo simpel gehalten wird. Ja, wobei bei meinem Hauptblog, beim großen Hauptblog, würde ich doch lieber sowas nehmen wie so ein Mashable-Theme, ja, sowas ähnliches. Aber ich glaube, dann habe ich genau wieder dieselben No-Script-Probleme, wie eben auch bei den Dynamic Views. Also irgendwo muss man sich schon entscheiden, muss man sich dann entscheiden hier, entweder dieses der moderne Look, ja, offenbar, oder eben ein herkömmlicher, simpler Look. HTML5 wäre da die Lösung, ja, ein HTML5 Theme sozusagen, ja, aber ich weiß nicht, inwiefern das mit Blogger so in dem Sinne möglich ist. Ein paar Scripts werden ja auf jeden Fall benutzt. Müsste normalerweise gehen, aber es wird eben da jetzt noch nichts großartig angeboten, was wirklich aufwendig ist. Also das heißt richtig schön modern und eben die paar Probleme löst mit dem Anzeigen der Schlagzeilen etc. und Bilder in der Hauptseite. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal wieder auf das simple System zurückschalten. Allerdings wird es noch ein bisschen dauern, da ich die Themes da auch noch ein bisschen bearbeiten muss, damit es auch ein bisschen zumindest nach der alten Seite auch aussieht, ohne dass eben NoScript da anfängt. Aber es wird simpel sein, ja, es wird sich mehr auf die Inhalte konzentriert werden, ganz einfach dazu gezwungen. Das hat mich eben mal gelehrt, dass das schöne Aussehen, ja, und die schön aufpoppenden JavaScript-Fenster und so, ja, wo man dann den Artikel so sieht und das animiert aufgeht, der Artikel und so. Das sieht alles schön aus, aber viele Browser oder offenbar viele Benutzer können dann diese Seite nicht sehen. Und ich kann durchaus verstehen, wenn man mit NoScript kommt und man sieht überhaupt nichts. Also es kam wirklich nur ein Screen mit einem Haufen Warnungen, ja. Überhaupt kein Inhalt wurde angezeigt. Das geht gar nicht. Ja, also zumindest mal die grundlegenden Artikel müssen angezeigt werden bei Benutzern, die das NoScript benutzen. Ja. Da sind mir immer die Augen geöffnet worden. So. Dann noch ein anderer Bug hat sich bei Blogger gezeigt, wobei ich das eigentlich nicht direkt bestätigen kann. Ich habe es probiert. Bei mir war das eigentlich auf der Blogger-Oberfläche soweit okay. Ich kann es nochmal hier live gerade probieren. Also wenn ich hier jetzt was schreibe, so, und ich habe noch keinen Blogtitel drin, dann war das eine Zeit lang offenbar so. Ja, das wurde wohl geändert jetzt. Da hat Blogger hier wohl schnell reagiert. Auf dem Blogger-Blog konnte ich jetzt nichts lesen darüber, von wegen, dass da ein Fehler gewesen wäre. Ja, schade eigentlich, dass das nicht so kommuniziert wird dann, wenn solche Änderungen gemacht werden. Auf jeden Fall war es laut dem Google Watch Blog so, dass die Blogposts erst dann geschrieben werden konnten, ja, richtig, wenn oben in der Betreffzeile quasi ein Betreff eingegeben wurde. Ja, zumindest gab es mal eine Warnung und das hat genervt. Ja. Und das wurde jetzt offenbar geändert, ja. Das heißt, man muss jetzt nicht zuerst einen Betrefftitel eingeben. Warum ist das so wichtig? Viele Autoren schreiben ebenso, schreibt das auch hier der Jens vom Google Watch Blog, dass er eben auch die Artikel quasi zuerst schreibt und dann anhand von dem Artikel die Überschrift ableitet. Und genauso mache ich das auch. Das machen wohl die meisten Blogger. Von daher war das schon ziemlich nervig dann, diese Meldung. Also solche Kleinigkeiten, die kommen immer wieder hoch und das ist so, naja, das schwebt so wie so ein Damoklesschwert über einen Blogger, weil ja auch die Befürchtung naheliegt, dass hier Blogger nicht mehr ganz so die Liebe von Google erfährt, wie zum Beispiel Google Plus. Also ich meine, ich hoffe, ich täusche mich, aber ich habe so immer das Gefühl, das kann natürlich auch einfach nur so subjektiv sein, ja, weil man eben davon ausgeht, dass es so ist. Aber wenn solche Sachen auftauchen, ja, genau wie mit den Dynamic Views, dann ist das schon ziemlich ärgerlich. Ja. Vor allem, man liest darüber offiziell, gibt es da keine Stellungnahmen dazu und das beunruhigt mich am meisten. Die Entwicklung läuft da quasi im Hintergrund und das kann eigentlich nicht sein, ja, wenn ein aktiver Dienst, der viele Millionen Blogs hat, hier agiert, ohne dass hier was dann rausgegeben wird an Informationen, was jetzt gerade gemacht wird, dann ist das schon ziemlich komisch. Naja. Gut. Also, das die Probleme, ja, die Blogger haben da mit blogger.com. Ärgerlich. Viel ärgerlicher sind die Probleme, die Journalisten haben. Oder die nicht existierenden Journalisten. Ja, genau. Der Jeff Jarvis, ja, den ich gerne mal zitiere, Professor an einer New Yorker Universität. Ja, was weiß ich, wie der heißt. Als Professor of Journalism. Ja. Und der schreibt nämlich, es gibt keine Journalisten. Ja. Es gibt nur einen Dienst von Journalisten. Und damit hat er eigentlich gar nicht so Unrecht. Eigentlich war das ja schon immer so, nur durch diese ganzen elektronischen Medien, ja, wird es einfach deutlicher, dass es so, naja, sagen wir mal so, die so Unterscheidung zwischen Journalisten und Benutzer, ja, dass die verschwimmen. Ja. Man nennt auch die Leute Bürgerjournalisten, aber ich würde eher sagen, dass die Journalisten genau so Benutzer sind, ja, wie eben die Internetnutzer. Ja. Denn beide schreiben im Internet Artikel, ja. Manche Nutzer im Blog, manche in Social Networks. Ja. Und wie wichtig das ist, sieht man auch daher, dass die Newsredaktion immer mehr solche Social Networks abgrasen und sich dort nicht nur die Informationen holen, sondern auch Inspiration holen, um dann zum Beispiel über ein Thema zu berichten und weiter nachzuforschen. Genau das, ja, machen aber auch andere im Netz, die solche Nachrichten sehen. Ja, wenn dann etwas Strittiges ist, dann wird nachgeforscht, recherchiert und seine Meinung eben zum Besten gegeben. Ja. Gut, Jeff Jarvis geht da aus einem anderen Grund hier ran, hauptsächlich eben wegen dieser NSA-Geschichte da mit dem Snowden, ja, und Greenwald. Weil man muss auch sagen hier, die Journalisten haben da zwar reagiert, der Guardian hat es die Story ja veröffentlicht, die Informationen kamen allerdings jetzt wieder von jemand anderem, ja, und das war auch bei WikiLeaks der Fall. WikiLeaks hat eigentlich die journalistische Arbeit gemacht, sozusagen, nämlich das Aufdecken. Die gehört bei mir mit dazu. Ja, früher haben Journalisten solche Skandale aufgedeckt. Heutzutage ist der einzige Skandal, den die Journalisten noch aufdecken, wenn im Supermarkt etwas über das Verfallsdatum verkauft wurde. Ja, also die großen Sachen werden von anderen Leuten gemacht, von Leuten, die im Internet agieren, ja, die durch das Internet agieren können und dann eben diese Informationen allenfalls noch den Journalisten zuspielen. Ja, die Whistleblower nennen die sich jetzt. Das sind doch die eigentlichen Journalisten, auch wenn sie vielleicht keinen Artikel schreiben. Ja, so ist doch ein Teil der journalistischen Arbeit sicherlich auch das Aufdecken, ja, von solchen Sachen. Und deswegen ist da halt sind da halt die Grenzen doch etwas verwischt. Von daher kann man durchaus sagen, entweder es gibt keine Journalisten mehr, oder nicht mehr. Es gab noch nie Journalisten, ja, weil in kleinerem Stil war es auch früher schon so teilweise. Oder man kann sagen, dass alle Journalisten sind. Ja. Und hier sagt eben Jeff Jarvis, dass es nur einen Service gibt von Journalisten, also quasi die Redaktion als solches. Ja. für die eben Journalisten arbeiten, Menschen arbeiten, Informationsbringer arbeiten, die in der Redaktion dann verarbeitet werden. So ist das. Also ganz interessanter Artikel, sehr, sehr lange, ja, einfach mal durchlesen, wenn ihr des Englischen mächtig seid. Der ist wirklich sehr lang, abschreckend lang, aber es lohnt sich. Da sind viele Details drin. Und wie gesagt, die Interpretation, die ich jetzt gesagt habe, war meine eigene Interpretation. Jeff Jarvis meint, dass es sicherlich da ähnlich, aber doch mit Feinheiten anders. Also ist nicht die Meinung von Jeff Jarvis, ist meine Meinung. Ja. Und das ist ja gut, das ist ja die Rios-Wochensicht. Ja, Rios Wochensicht, nicht Jeffs Wochensicht. Ja. Und auch nicht Leo Laportis Wochensicht, um ihn zu glücklich. Verschlüsselung. Ja, weil wir bei dem Thema gerade sind, Whistleblower, NSA, ja, ich muss. Das eine Thema muss ich doch mit reinbringen, ja. Verschlüsselung ist wichtig, extrem wichtig, Leute, ja. Snowden hat selbst gesagt, verschlüsselte Dokumente, die können auch nicht durch die NSA überwacht werden, ja, zumindest nicht die Dokumente selbst, die Metadaten und so weiter, natürlich schon, ja, auch wenn eine E-Mail verschlüsselt ist, der Betreff ist vorhanden, ja, mindestens, und vor allem, wer, wann, was, wer, wann eine Mail wohin geschickt hat, ja, und von wo. Also das ist eben diese Metadaten, ja, die sind vorhanden und da ist es auch fast unmöglich, das zu verhindern. Ja, es ist eigentlich unmöglich, das zu verhindern. Man müsste durch anonymisierte Netzwerke wie Tor gehen beispielsweise, aber auch das ist nicht hundertprozentig, denn immerhin der Provider an sich ist immer noch die Anlaufstelle und natürlich auch der Zielserver ist eine Anlaufstelle. Ja, von daher, wenn zum Beispiel es gegenüber den NSA Mail Service benutzt, ja, und ich schicke an diesen Herrn mit dem NSA Mail Service, ja, eine Nachricht, ja, dann kann ich die tausendmal durch alle möglichen Anonymisierungsprogramme im Netz, ja, Anonymisierer und Toren, alles Mögliche schicken, ja, der bekommt die und ist auf seinem Server, ja, und man kann davon ausgehen, dass wenn der weiß, durch die lückenlose Überwachung, ja, wenn der weiß, von wem die ist, dann weiß auch eben die Spionierenden, von wem die Nachricht ist. Ja. So ist das leider. Dennoch gibt es eben Möglichkeiten, zumindest mal die Inhalte zu versichern, zu verschlüsseln. Und das ist ja sehr, sehr wichtig, weil ansonsten schreiben wir immer nur Postkarten. Ja, wir schreiben Postkarten die ganze Zeit, Mails sind nicht anders als Postkarten. Wir schreiben wichtige Informationen einfach so in die Postkarte, ja, auf die Postkarte. Die kann dann im Prinzip der digitale Briefträger kann die nehmen, lesen. Oh, guck mal da, wo der schon wieder war. Ja, Tatsache. Ja, und niemand oder kaum jemand denkt eben daran, seine Mails zu schützen. Dabei geht es eigentlich relativ einfach. Ich sage relativ einfach. Man muss sie verschlüsseln. Die Inhalte sind dann gesichert und mit einem entsprechenden Schlüssel kann man die dann entschlüsseln. Und mit PGP oder GNU-PG, ja, GPG, die Freiversion, geht es also alles wunderbar. Und die gilt auch als sicher. Es wird immer wieder bestätigt, auch wenn hier so diese Gerüchte gibt, ja, da hat die NSA eine Hintertür drin. Die NSA hat keine Hintertür drin, nach allem, was wir wissen, nach allem, was die Entwickler wissen von diesem System, ja. Und das sind auch Sachen, sage ich mal, oder an der Tagesordnung, die geklärt werden müssten, bevor sowas entschlüsselt werden kann, wo es einfach nicht plausibel ist bei unserer heutigen Rechenleistung, dass das gemacht werden kann. Ja. Also, Verschlüsseln ist durchaus sicher. Ja. Davon geht man ja eigentlich auch aus. Trotzdem wird es nicht gemacht von der Mehrzahl der Menschen. Und hier in der Telepolis, wo ich den Artikel hier gefunden habe, ja, da wird die Frage gestellt, warum ist es so? Warum machen die Menschen so etwas extrem Wichtiges, vor allem auch die Journalisten, ja, die brisante Nachrichten bekommen. Warum wird es nicht genutzt? Ja. Eigentlich müsste jeder Privatmann müsste seine Nachrichten verschlüsseln. Jeder, der sagt, ja, meine Privatsphäre ist wichtig, ich möchte nicht, dass andere, dass Firmen wissen, was in meinen Mails steht, der muss verschlüsseln, ansonsten ist es illusorisch zu denken, ja, dass die Firmen das nicht durchforsten können. Kann es nicht die Firma am Ende, können es die Mittelsmänner, die Server, die das übertragen, ja, zumindest mal, ja, sind die Daten dann recht schwach geschützt, ja, SSL. Also wie auch immer, wer Privatsphäre auch nur in den Mund nimmt, der muss auch Verschlüsselung sagen. Ja, ganz einfach. Und die Frage, warum? Ich habe mich gewundert, warum Telepolis diese Frage überhaupt stellt. Die ist beim, finde ich, liegt auf der Hand, weil es zu umständlich ist. Ich sagte zwar relativ einfach, nur relativ einfach für technikaffine Personen. Ja. Für die ist es kein Problem, ein GBG-Schlüssel, GPG, oh, Schlüssel zu erstellen, ja, und dann eben auch Schlüssel von anderen Menschen, die man braucht, sogenannte öffentliche Schlüssel, importieren, um mit diesen Schlüsseln dann die Nachrichten zu verschlüsseln, damit nur der Empfänger diese entschlüsseln kann. Ja, und anhand schon von diesem Satz, ja, könnt ihr sehen, dass da jeder normale Benutzer schon nach den ersten drei Worten aufgehört hat zuzuhören und sagt, ja, ich will eine Mail schicken. Ich will eine Mail schicken. Ja. So ist es. Leider. Ja. Aber es ist auch so, ich hab zum Beispiel GnuPG installiert. Ich hab nicht einen einzigen Bekannten, und alle meine Bekannten sind recht technikaffin, ja, nicht einen einzigen, der seine Mails verschlüsselt. ja. Dann die meistgenannten Argumente sind eben, ja, das ist mir zu viel Stress, oder ich habe nichts zu verbergen, oder beides, ja, ich habe ja nichts zu verbergen, da ist mir das zu viel Stress. Oder was auch gern gesagt wird, naja, die haben ja sowieso schon alles geknackt und können alles überwachen, da bringt es auch nichts mehr, wenn ich verschlüssel. Genau dieses Argument sollen auch angeblich die Journalisten hier vorbringen, ja, es ist ja eh alles schon geknackt. Zum Beispiel laut Telepolis hat hier von der Welt Online jemand zugegeben, dass eine bei der Kommunikation mit der Redaktion eben nur unverschlüsselt möglich sei. Ja. Ja, und von der Süddeutsche hat dann ein Redakteur hier gesagt, auch warum, nachdem inzwischen alle Sicherungssysteme geknackt werden können. Wollen wir unseren Nutzern nicht falsche Sicherheitsgefühle durch Kommunikation von vermeintlich sicheren Methoden geben? Also, ja, ne? Okay. Angeführt wurde dann noch weiter, nur analoge Kommunikation könnte halbwegs gesichert werden. Also da schlägt man natürlich die Hände über den Kopf zusammen. Ne? Mit was macht man denn die analoge Verschlüsselung? Ne? Ja. Naja. Okay. Da sieht man, dass auf jeden Fall so eine Mischung zwischen Faulenzia, zwischen Unbedarftheit, aber auch zwischen Unwissenheit ist. Denn wie gesagt, GnuPG ist eben bei weitem noch nicht geknackt. Das wird auch so schnell nicht geknackt werden. 4096 Bit RSA-Verschlüsselung. Tja, so sieht's aus, ne? Da ist man zumindest für die nächsten 10, 15 Jahre oder 20 Jahre bestimmt noch abgesichert, ja, würde ich mal sagen. Auch wenn sich die Rechenzeiten derzeit sicherlich, oder die Rechenleistung sicherlich vervielfacht hat wieder, ja, geht ja immer weiter. Aber diese Bitgröße muss man machen. Was man nicht machen darf, ist natürlich hier einen 256-Bit-Schlüssel erstellen. Ja. Leider wird es oft gemacht bei einigen Programmen. Aber damit muss man re eben rechnen, dass die schon in einigen Jahren zu knacken sind. Jetzt sind sie noch nicht zu knacken. Ja, definitiv. Es fehlt die Rechenleistung dazu. Gut, aber es bleibt eigentlich der Hauptgrund, es ist zu umständlich, ja. Es müsste automatisch funktionieren. Und jetzt sagen einige, ja, Moment, was automatisch funktioniert, dann ist es auch nicht sicher. Doch, es kann schon sicher sein. Und ich sag's auch ganz ehrlich, es wird sich niemals durchsetzen, seine Nachrichten zu verschlüsseln oder irgendetwas zu verschlüsseln, ja, wenn der Benutzer auch nur ein Tastendruck machen muss dafür. Es ist so. Ja. Das muss in den normalen Ablauf eingebunden werden. Und da sind die Browserhersteller gefragt. Ja. Da müssten sich die Browserhersteller an den Tisch setzen und sagen, okay, hier, wir machen eine 4096 Bit RSA-Verschlüsselung oder auch anders, es könnte auch ein Two-Fish sein. Ja, RSA ist halt relativ sicher, das weiß man. Und dann wird im Browser bereits ja erkannt, wenn man zum Beispiel auf einen Webmailer geht, ja, und diese Nachricht quasi beim Drücken auf den Senden-Button, ja, verschlüsselt, ohne dass der Benutzer auch nur irgendetwas machen muss. Bei der Installation vom Browser kann dann ein Zertifikat erstellt werden, ja. Und das wird gespeichert, also ein Schlüssel erstellt werden, läuft im Hintergrund, da muss man nichts machen, ja, nichts wie bei PGP-Schlüssel zu erstellen, ja, und das wird abgespeichert im Browser, und wie das dann mit dem Backup funktioniert, das kann man dann noch separat lösen, klar, dass man zum Beispiel, wenn man einen anderen Computer neu installiert, aufsetzt, und dann braucht man ja seine alten Passwörter, seine alten Schlüssel, ja, dass man die dann übertragen kann und so. Das muss natürlich gewährleistet sein. Aber im Prinzip ist es ganz einfach, ja. Der Browser erstellt automatisch bei der Installation einen persönlichen Schlüssel mit einer sehr hohen Verschlüsselung, mindestens 4096 Bit, und sendet dann die Nachrichten, ja, nur verschlüsselt noch heraus bei entsprechenden Seiten, wo das Sinn macht, ja. Der Browser auf der Gegenseite beispielsweise, ja, der hat diesen Codec, diesen Schlüssel oder Entschlüsselungsmechanismus dann in dem Fall auch drin, erkennt das, ach ja, das ist eine verschlüsselte Nachricht. Ich entschlüssele die, ja, mit dem Schlüssel, der quasi als Teil, ja, als öffentlicher Schlüssel dann in dem Moment übermittelt werde, wo der Empfänger sagt, ja, das ist ein vertrauenswürdiger Empfänger, ja, zack, dann hat man die Schlüssel zum Entschlüsseln und so weiter. Ja, ich möchte es jetzt nicht weiter im Detail erklären. Es gibt für jedes Problem gibt's die Lösung parat. Ja, das würde jetzt nur die Sendung hier sprengen von der Dauer her. Ja, ich bin sowieso schon wieder viel zu lang an diesem Thema. Also quasi die Schlüssel werden erstellt, ja, ein öffentlicher Schlüssel wird bereitgestellt und der wird dann eben genutzt über einen Server praktisch, ja, geprüft. Ja, das kann auch ein lokaler Server sein, ein Schlüsselserver, der man lokal einrichtet für die Normalverbraucher eben ein Server von dem Browserhersteller beispielsweise. Und da wird aber auch nicht der private Schlüssel gespeichert, da wird nur der öffentliche Schlüssel gespeichert, ja, damit der Austausch funktionieren kann. Und damit hat man eine verschlüsselte Nachricht verschickt mit einem persönlichen Schlüssel, ohne dass der Benutzer auch nur einen Finger zusätzlich gekrümmt hat. Es wäre möglich, die Browserhersteller müssen sich nur zusammensetzen oder einer muss den ersten Schritt machen, ja, muss sagen, hier, das machen wir. Und es wird schon reichen, wenn nur Google und Firefox, also Mozilla und Google, sich zusammensetzen würden, wenn sie sagen, okay, wir implementieren das, diese Schlüsselerstellung und Verschlüsselübertragung, schon wäre alles okay. Ja, gut. Oder es müsste zum Beispiel Firefox eben auf eigene Faust machen. Sobald etwas kommt mit Plugins installieren oder Schlüssel erstellen, kann man gleich vergessen. Wird Otto-Normalverbraucher nie machen. Ja. Und damit wird sich auch die Verschlüsselung nicht durchsetzen und damit wird auch niemand ein Verschlüsselungssystem haben, wenn man wirklich mal eine verschicken will. Ja. Ich meine, das muss ich mal vorstellen. Ich habe Leute, die sind in politischen Ämtern auch tätig, aber von Parteien, die sich auch mit dem Internet auskennen. Ja. Und noch nicht mal die wie verrückt Datenschutz propagieren, ja, und auch selbst sagen, ja, Verschlüsselung ist wichtig, Datenschutz ist wichtig, ja. Selbst die haben keinen PGP-Schlüssel zur Verfügung. Oder schicken einfach gar nicht mehr raus an die Leute, ja, weil sie denken, naja gut, das hat sowieso keinen Sinn. Ja, eh uninteressant. Gut, also, so viel zu dem Thema. Verschlüsselung wäre wichtig, müssen wir auch machen. Ja, brauchen wir auch keine D-Mail, DE-Mail oder so ein Quatsch, ja. Signatur mit GPG ist allemal sicherer als so ein DE-konzernorientierter Mail-Krams da, ja. Furchtbar. Aber eben, das alles scheitert an der Einfachheit, weil der Benutzer nichts zusätzlich machen will. Samsung, die wollten auch nichts zusätzlich machen, im Multimedia-Bereich offenbar, und deswegen haben sie zu kurzer Zeit was anderes gemacht, und zwar Boxi gekauft. Ja, Boxi hat eine recht erfolgreiche, ja, wie soll man sagen, eine TV-Streaming-Box, wenn man so will, fürs Wohnzimmer, ja, mit einem recht guten Angebot soweit, ja, also es ist zwar nie so an Hulu rangekommen, ja klar, aber die Hulu ist ja auch nicht auf Hardware irgendwie spezifiziert, aber Boxi kann einiges, ja, kann in den USA meiner Meinung nach auch Hulu abspielen, und, ja. Deswegen ist die Boxi-Box eigentlich recht interessant und Samsung hat die jetzt sich gekrallt, was natürlich darauf schließen lässt, dass Samsung vorhat, in der Zukunft eben noch stärker in den Multimedia-Bereich vorzudringen, in dem TV-Streaming-Bereich beispielsweise. Wir haben ja in fast allen Produkten schon dieses All-Share integriert von Samsung, sogar im TV und in Blu-ray-Playern beispielsweise ist All-Share integriert. Und damit kann man eben zum Beispiel von seinem Samsung Galaxy Tab, ja, oder von seinem Samsung Galaxy S4 oder sonst irgendwas. Ja. Sehr viele Samsung-Geräte haben das schon vom Samsung Galaxy, ich glaube vom ersten ab schon. Und kann man dann eben Inhalte direkt an andere Geräte schicken. Das basiert auf dem freien DLNA-Standard. Ja. Und deswegen ist es auch recht einfach für Samsung, das überall zu integrieren. Und hier wäre jetzt Boxi natürlich ein interessantes Produkt, wenn das zum Beispiel jetzt mit diesem All-Share erweitert wird, dann hat Samsung bereits einen Hub für alle anderen TV-Geräte, die eben jetzt nicht von Samsung sind. Und trotzdem könnte man dann mit seinen Samsung-Geräten da Multimedia-Inhalte auf das TV übertragen. Ja. Umgekehrt auch, ja. Also wenn man da an der Box vielleicht dann eine USB-Festplatte anschließt, ja, und dann überträgt die Box per Wi-Fi auf das entsprechende Gerät dann den Stream und man kann es da anschauen. Auch das ist eine Möglichkeit. Sehr schön. So, ich habe hier die Themen ein bisschen vermischt, ja, weil es kam recht kurzfristig rein eigentlich. Und zwar die CDU hat oder hält an der Vorratsdatenspeicherung wohl fest, ja. Der CDU-Generalsekretär hat auch hier Berichte über eine möglicherweise eine Umkehr der Denkweise bei oder über die Vorratsdatenspeicherung heftig zurückgewiesen. Ja. Es wäre eine Ende und eine Fehlinterpretation. Ja. Und ja, Vorratsdatenspeicherung wäre sowieso missverstanden worden. Ja. Und hin und her. Ich frage mich wirklich, wie man als Partei hier noch an der Vorratsdatenspeicherung festhalten kann, ja, wenn man weiß, dass diese Daten nicht mehr sicher sind, dass diese Daten ausspioniert werden. Am besten keine Daten sammeln, dann kann auch nichts ausspioniert werden. So sieht es aus. Ne? Chrome ist der beliebteste Browser. Ja? Und zwar mit großem Abstand. Ja, es gab hier jetzt eine neue Untersuchung von StatCounter ist allerdings nicht repräsentativ. 750 Millionen Benutzer haben da allerdings dazu beigetragen für diese Statistik, also schon eine beachtliche Zahl. Da kommt Chrome auf 42,7% Marktanteil, der Internet Explorer 25,4%, Firefox 20%, Safari 8,4% und Opera, ist gar keine Zahl vorhanden, ist aber doch noch zumindest mal hier aufgeführt in der Grafik. Und die anderen teilen sich dann eben den Rest. Ja. Bei Firefox gab es eine kleine Steigerung, ja, von 19,76% auf 20,1% vom letzten Monat her. Wer weiß, woher das kommt. Ja, vielleicht, weil die Leute nach diesen Abhör-NSA-Datenskandalen vielleicht umgedacht haben. Ja, und man kann durchaus sagen, dass Open Source Software hier auf jeden Fall mal ein besseres Gefühl gibt, ja, und auch zumindest offensichtlich, da man ja den Code einsehen kann, keine Hintertüren enthält. Ja. Was ich allerdings auch Chrome nicht unterstellen möchte, denn auch wenn es komisch klingt, Google hat kein Interesse daran, die Daten der NSA zu geben. Die hat Interesse daran, die Daten vielleicht für sich selbst zu behalten, ja. Die Firma Google. Aber ja, das sieht man auch daran, weil in den USA mittlerweile Google richtig auf die Pauke haut und eben versucht, gesetzlich sich eben oder gesetzlich durchzubringen, dass mehr Transparenz bei Abfragen der NSA oder anderen Stellen, FBI auch, gemacht wird, ja. Und dass sie das sagen dürfen, weil bisher verbieten einige Gesetze überhaupt, dass so etwas überhaupt genannt wird oder in Statistiken einfließen kann. Die können also nicht sagen, ja, wir haben 120 Anfragen die letzte Woche gehabt, von der Regierung. Ja. Die müssen dann vielleicht sagen, wir haben 80 Anfragen gehabt. Ja. Die anderen 40, die durften sie nicht erwähnen. Die dürfen aber auch nicht sagen, dass sie das nicht erwähnen durften. Ja. Das ist auch kein Spaß. Da würden wirklich Vorstände ins Gefängnis dafür wandern, wenn sie das sagen würden. Ja, das ist kein Spaß. Und es hat jetzt auch jemand, ach, ich weiß jetzt leider nicht mehr, was war, eben aktuell war es nochmal auf Heise. Mal gucken, ich habe es zwar jetzt nicht verlinkt, aber Moment, Moment, Moment. Wo haben wir es vielleicht? Finde ich es jetzt auf die Schnelle nochmal. Ah ja, genau, auf der SIGINT, da hat der Datenschutzaktivist Casper Bowden gesagt, dass auch hier, wenn man so versucht, es eigentlich so auszuplaudern, sage ich mal, die Höchststrafe immer noch die Todesstrafe ist. Sei zwar nicht wahrscheinlich, dass die jemals im solchen Fall vollstreckt werde, aber die Drohung alleine, ja, die sagt schon einiges aus über die Denkweise von diesen Menschenrechtsverbrechern, muss ich ganz klar sagen. Also anders, da kann ich nicht mehr ausdrücken. Gut, jetzt habe ich doch wieder so viel davon gequatscht, ne? Mensch, Mensch, Mensch. Also, aber wie gesagt, Chrome, kein Grund zur Panik. Ja, Chrome gehört Google. Google ist nicht die NSA. Das sieht man jetzt immer wieder. Klar, dass sich die NSA an solche großen Firmen wie Google dass solche große Firmen wie Google gerne anzapfen würde. Ja. Aber so eine direkte Zusammenarbeit gibt es nicht. Ja. Das wäre auch Snowden sicherlich in dem Sinne bekannt, ja, wenn es so wäre. Er hat ja nur gesagt, dass im Hand von diesem Prism-System, ja, die Firmen wie Google und so weiter angezapft werden, aber wir haben nicht gesagt, dass die darüber Bescheid wissen. Ja. Hat allerdings gesagt, dass der BND über die Spionageaffäre hier Bescheid wusste und nichts gemacht hat, das deutsche Volk zu schützen vor diesen, ich muss schon fast sagen, feindlichen Angriffen, feindlichen Spionageangriffen. Ja. Weil nichts anderes ist es. Ja. Und naja, okay. Gut. Steige ich mich wieder rein, gell? Gut, dann möchte ich die Wochensicht auch beenden mit einem ja recht kuriosen Thema wie immer am Schluss. Wer gerne mal die Diagon Alley ja durchforsten will, ja, die Diagon Alley, der kann das tun und zwar auf Street View. Ja. Da kann man tatsächlich durch die Kulissen der Original Diagon Alley von Harry Potter durchlaufen und sich jedes Detail ganz genau anschauen. Und das scheint auch sehr beliebt zu sein, weil zeitweise konnte ich hier das gar nicht erreichen. Ja, mehr. Also das, ich weiß nicht, ob das dann für Street View allgemein zählte oder ob das hier überhaupt damit zusammenhängt. Das ist ja schon heftig. Aber auf jeden Fall dürfte es für jeden Harry Potter-Fan sehr interessant sein und ich finde es auch äußerst lustig. Nur schwenkt nicht nach oben, weil dann seht ihr nämlich die ganzen Studiolichter und dann ist die Illusion ganz schnell wieder weg und man sieht da dann deutlich, dass das nur eine, wenn auch sehr schön gebaute Kulisse ist. Aber hier durchzugehen und auch die letzten Fitzelchen im Schaufenster da zu begutachten per Studio ist schon sehr, sehr interessant. Gut, dann war's das für heute wieder von der Rios Wochensicht. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen, Kritik habt, nur her damit. Google Plus Rios Wochensicht einfach oben in der Suche Rios Wochensicht eingeben und schon findet ihr die Seite. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Und alle Links und Informationen findet ihr unter wochensicht.thenetcasts.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken. Thenetcasts.com mit S. Schon landet ihr irgendwo anders da. Ja, ich weiß es nicht, wo das ist. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!